Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Ladendieb in Langendamm, große Beteiligung im Nordertor und TKW spielt in Langenhagen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ein 53 Jahre alter Mann aus Lese steht wegen illegalen Geschäften mit Abo-TV-Karten vor Gericht. Der arbeitslose Radio- und Fernsehtechniker betrieb einen Card-Sharing-Service und machte sich damit zur Überzeugung des Amtsgerichts Stolzenau des gemeinschaftlichen Computerbetrugs, Ausspähens von Daten und Verrats von Betriebsgeheimnissen sowie unerlaubten Eingriffs in technische Schutzmaßnahmen strafbar. Wegen 65 Taten war er im Dezember 2013 zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Aktuell wird der Fall in einem Berufsverfahren noch einmal am Landgericht Verden verhandelt. Gestern Abend fand die erste Bürgerbeteiligung im Nienburger Stadtteil Nordertor statt. Verwaltung und Politik gaben zunächst Informationen rund um das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. Es wurden bereits mehrere Arbeitsgruppen wie auch ein Stadtteilbeirat gegründet. Bei den teilnehmenden Bürgern herrschte Aufbruchsstimmung. Das war wieder eine sehr schöne Veranstaltung. Seitens der Stadt kamen jetzt richtig Informationen rüber. Also man hat jetzt das Gefühl, jetzt geht's los. Doch ja, sie geben sich alle große Mühe. Also vom Grundsatz her ist das sicherlich sehr gut. Die weiteren Sachen werden zeigen, ob das also für unser Stadtteil sinnvoll ist. Gute Anregungen gab es heute schon. Ich glaube, ganz positiv. Einige haben natürlich Angst, dass da jetzt was gemacht wird und sie müssen was bezahlen. Aber im Großen und Ganzen ist es was Gutes. Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Gelddiebstahl aus der Ladenkasse des NP-Einkaufsmarktes in der Westlandstraße in Langendamm. Im Rahmen der Sofortfahndung gelang es der Polizei, den flüchtigen Täter in Tatortnähe festzunehmen. Der 35-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Langendammer war alkoholisiert und verbrachte zur Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Basketballer des TKW Nienburg geht es am Samstag zum SC Langenhagen. Dieser ist ein direkter Gegner im aktuellen Titelkampf. Beide Mannschaften sind punktgleich an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg könnte der TKW im Optimalfall auf Platz 1 rutschen. Für die Hoya Dukes geht es vielmehr um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Gegen den Vorletzten aus Linden wäre ein 2-Punkte-Erfolg dringend notwendig, um weiterhin ruhig im Mittelfeld agieren zu können. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.